Die drei Möglichkeiten, Napalm herzustellen. Erstens, du mischst zu gleichen Teilen Benzin und gefrorenes Orangensaftkonzentrat. Zweitens, du mischst zu gleichen Teilen Benzin und Diät-Cola. Drittens, du löst zerkrümelte Katzenstreu in Benzin auf, bis die Mischung dickflüssig ist. Wir sterben nicht wirklich. Wir werden zu einer Legende. Wir werden nicht altern.